Unruhe um einen Friedfertigen. Hörspiel von Sebastian Goy. Nach dem gleichnamigen Roman von Oskar Maria Graf. Erster Teil. Sie starb, wie sie gelebt hat. Gottesfürchtig. Die allseits geachtete Katharina Kraus. Frau des Schusters Julius Kraus. Gott sei ihrer Seele gnädig. Amen. Amen. Meine christkatholischen im Herrn versammelten Brüder und Schwestern, Gottes Wille kennt kein Warum. Sie hinterlässt einen Buben, der den Kinderschuhen schon entwachsen, dem aber Liebe und Güte der mütterlichen Hand fehlen. Windelweich. Den Krausen war von Anfang an den das Bogen. Glück günstig. Die Leerstell beim Amtplätzer drüben hat aufs Spiel gesetzt. Leichtfertig. Nach dem entfernten Andorf Nacht für Nacht hat er sich in Weinkneipen rumtrieben. Keinen Schuster gab. Ah, gute Handwerker waren in solchen Landgegenden Kathi. Der Hans hält es nicht für nötig, seiner Mutter das letzte Geleit zu geben. 16 Jahre ist er jetzt schon und hat sich zu nichts Ordentlichem ausgewachsen. Für Aufing hat es sich als Segen erwiesen, dass die Familie Kraus vor Jahren das Jägerlehnerhäusel käuflich erworben hat. Ich denke an die Zeit zurück, als alle ihre Schuhe nach Amdorf hinübertragen mussten, weil es bei uns in der Pfarrei keinen Schuster gegeben hat. Wir wollen dem verwitweten Schuster Trost zusprechen. Doch auch die Arbeit wird ihn trösten, die er so fleißig und zuverlässig verrichtet. Recht was Ordentliches hatten die Leute schon kurz, nachdem sich die Krausens in Aufing niedergelassen hatten, konstatiert. Und scharfsichtige Nachbarinnen merkten schnell, dass auch die schwächliche Schusterin eine grundfleißige Person war. Dass du am Freitag statt am Samstag die Böden rausgeschrubbt hast, das wollte den Aufingern nicht in den Kopf. Und dass jeden Freitagabend die Schusterfamilie in der kleinen Küche feierlich um den blank gedeckten Tisch gesessen ist, auf dem zwei Kerzen brannten, kam einigen komisch vor. Die müssen also in einer ganz anderen Gegend sein, wo das der Brauch ist. Aber denselben Dialekt sprechen's wie wir, sagten sie. Aus dem Österreichischen sind sie gekommen, die Familie Kraus. Ihrem Buben, der nicht ihr leiblicher Sohn war, war Katharina Kraus eine gute Mutter. Zu gut, Kathi, warst oft zu ihm. So ein dummer Tropf, so ein saudummer. Schon gut, Kathi, ich mein sie nicht so. Außer denselben dunklen Augen unterschied sich der Kraus vom Buben wie Tag und Nacht. Er war immer gleichmäßig ruhig und ungemein fleißig. Er war mittelgroß und sehr gedrungen gebaut. Und im Gegensatz zu seiner bedächtig friedfertigen Art verliehen ihm die dichten Augenbrauen und sein krauses, volles Haar etwas Martialisches, fast Finsteres. Wie seine zerarbeiteten Hände und Füße war auch sein massiver Kopf auf dem kurzen Hals viel zu groß geraten und seine Bewegungen hatten etwas Vierschrötiges. Einmal nach dem großen Brand beim Ritzelbauer, als die durstigen Feuerwehrleute mitten in der Nacht den Postwirt in Glaching weckten, wie ich mir erzählen ließ, stürmisch nach dem kühlen Bier verlangten, weil sie wussten, was gut ist, hat unser Schuster mir nichts, dir nichts ein Hektoliter Fass Bier auf den Schenkbock gehoben. Diese Kraftleistung hat bei vielen Respekt erregt. Und viele sind sich sogar sicher, dass das dem Kraus keiner so schnell nachmacht. Meine christkatholischen im Herrn versammelten Brüder und Schwestern, man hat sich gewöhnt an die Krausens in Auffing. Und ausgerechnet dann muss sich die Krausin für immer hinlegen. Luftveränderung, hat der Arzt ihr geraten, wegen dem Husten möglichst Landluft. Auf ein Inserat hin bin ich mit dir und dem Hans nach Auffing gefahren. Von der Bahnstation in Andorf muss man noch gute 2 Stunden zu Fuß gehen, durch wunderbar saftige Wiesen, durch Felder, die in der ersten Ernte gestanden sind. Erinnerst dich an den sanften Wind, der über die Höhen gestrichen ist, und an den schattigen Forst, der dann erst kurz vor Auffing wieder aufgehört hat? Und dann unser Dorf, Auffing, Getreideäcker, Wiesen, friedliche Laubwälder, schmale, ausgefahrene Straßen und Dörfer mit spitzen Kirchtürmen in der weiteren Umgegend. Wie hingemalt hat das alles ausgeschaut. Mit verschlossenem Gesicht, das ich nur kurz aufgehellt hatte, stand der Kraus da und starrte unverwandt in die dunkle Grube hinab. Nicht wenige Auffinger Nachbarsweiber weinten bitterlich und lugten von Zeit zu Zeit immer wieder auf den Eingang des Gottesackers, als erwarteten sie den Krausbuben doch noch in letzter Minute. Aber er kam nicht. Kam auch nicht, als längst alle Trauergäste sich in alle Himmelsrichtungen zerstreut hatten. Kam auch nicht, als der Kraus wieder wie immer auf dem Schusterschemel am Fenster hockte und an den zähen, derben Bauernschuhen nähte und hämmerte. Lang arbeitete er an diesem Tag. Beim Heingeiger drüben brannte schon Licht. Da richtete er sich plötzlich auf, glitt von dem kleinen hölzernen Podium, auf welchem sein Schusterschemel stand, und stieg hastig in die Ehekammer hinauf. Der Kraus griff auf der Bodenfläche des Kastens ganz nach hinten und zog einen kleinen Lumpenknäuel heraus. Seine Hände zitterten. Er hatte ein eisernes Kästchen in der Hand, dessen Schloss aufgebrochen war. Da wusste er alles. Der Hans, sein Bub, hatte die baren 1000 Mark, die er sich erspart hatte, gestohlen und mitgenommen. Dann kommt er nicht mehr. Der Hans. Nie mehr. Mich geht's ja nichts an, Kraus. Aber dein Hans ist verschwunden. Und was, Bürgermeister? Naja, es könnte ihm doch was passiert sein. Soll ich vielleicht die Polizei alarmieren? Man soll sich nicht einlassen auf dieses Apopar. Ja? Apopar? Wie meinst du denn das jetzt? Wie hast du gesagt, Schürste? Apopar, habe ich gesagt. Das, was einem rechtschaffenen Menschen das Leben verbittert, die ganzen Widerwärtigkeiten vom Staat, von den Ämtern, vom Gericht und der Polizei, das ist halt Apopar. Auf sowas soll man sich nie einlassen. Da hast recht, Kraus. Nie nicht sich einlassen. Apropos. Nie nicht einlassen drauf. Komplett recht hast du, Kraus. Apropos. Ansichtskarten kriegst. Kraus. Wer soll denn an mich schreiben? Aus Amerika. Gib schon her, Lechner. Ich bin in New York. Von mir hörst du nie wieder was, Hans. Was schaust denn jetzt so, Kraus? Was dein Bub da schreibt? Vielleicht hat er ja Glück, weil es Krieg gibt. Krieg gibt's? Ja, dann freilich. Über 50 Reservisten haben Sitzung aus unserer Gegend. Und es werden immer mehr. auch ältere Jahrgänge. Jetzt sowas. Jetzt machen die einen Krieg. Man schrieb das Jahr 1914. Und es sah so aus, als gäbe es nur noch eine einzige Begeisterung aller über diesen Krieg. Aber die Landleute schauten die Sache viel nüchterner und ganz anders an. Denn nach und nach mussten immer mehr Männer fort. Über 50 Jahre habe ich jetzt auf dem Buckel. Tag für Tag bei jedem Wetter habe ich die Post austragen. Und jetzt ziehen sie mich zum Landsturm ein. Weil sie dich für tauglich befunden haben, Lechner, und mich nicht. Nach Frankreich oder Russland soll es gehen. Etappendienst. Wenn's trifft, dann trifft's, Lechner. Es war schon immer so. Und was für Sautumszeug die Zeitungen schreiben. Die Ehre und der Heldentod. Für den einzelnen Graus macht sich das nicht bezahlt. Jeder hat sein Leben schließlich nur einmal zu verlieren. Lebensmittelrationierung und Ablieferungspflicht der bäuerlichen Produkte setzten ein und wurden von Monat zu Monat strenger gehandhabt. Die amtlichen Höchstpreise für Vieh, Milch, Butter, Kartoffeln und Getreide wurden ständig gesenkt. Regulär gab es fast nur noch Altwaren oder Ersatz. Ersatzstoffe, Ersatzfäden und Stricke, Ersatzkaffee und Ersatzleder. Dein Hans, Schuster, der ist der Allergescheiteste gewesen. Der ist in Amerika drüben und hat sein Leben. Ja, mein Sepp, der ist gefallen. Der Hans, der lebt. Aber ich bin für ihn tot, Bürgermeister. Die, wo den Krieg gemacht haben, die sind wir vor einen Heuwagen spannen und trapp. Jetzt sollen wir es bis kaputt gehen. Recht hast, Judel. Na, Schuster, warum pressiert es denn auf einmal so? Du wirst ja nicht am Sonntag auch noch arbeiten. Rackern hat für uns einen keinen Wert mehr. Ja. Wir Alten erlaufen uns nichts mehr. Nur noch überleben können wir. Und überleben lässt sich am besten im Wirtshaus. Da hatte der Kraus eine ganz andere Meinung. Nachdem er nach einem zügigen Fußmarsch zu Hause in Aufing angekommen war, wärmte er das Kraut und das Räucherfleisch auf, das auf dem Herd stand, und fing an, ohne Messer und Gabel zu gebrauchen, gierig mit wahrem Heißhunger alles mit der Hand in sich hineinzuschaufeln. Dann stand er auf, hob die Bodentür, die zum Keller führte, und stieg die steinernen Stufen hinab. Zufrieden schaute er dort auf seine Essensvorräte, nahm 4 Eier, schlug sie an der Wand auf und trank eins nach dem anderen aus. Endlich leerte er noch einen Weitling Milch. Ja, sich bei Kraft halten. Essen, essen, das ist wichtig. Gerade jetzt. Und arbeiten, dann rosten die Knochen nicht ein. Grüß dich, Kraus. Wirf's nur hin, deine Schuhe, Rotholzer. Auf den Haufen dort allerdings gut. Kein Leder, keine Nägel, kein Faden und nicht einmal ein Schusterwachs. Na, Schuster. Die Zeitung, da wollte ich dir zeigen. Jetzt ist nämlich um dein Hans auch geschehen. Da, die Amerikaner bringen jeden Deutschen um, der bei ihnen drüben ist. Mein Hans? Gib her. Ja, jetzt geht's ihm genauso wie meinem Sepp und meinem Xavier. Kriegstaumel und Fanatismus in den Vereinigten Staaten. Alle feindlichen Ausländer sind seit dem Kriegseintritt Amerikas den grausamsten Verfolgungen ausgesetzt. In den Städten ermordet der aufgehetzte Mob hast denn jetzt, Kraus? Jetzt ist aus. Und machen kann man gar nichts. Verstört stieg der Kraus in die Schlafkammer hinauf und blieb vor der dunklen Kommode stehen. Er schaute flüchtig auf den verstaubten, seit dem Tod seiner Frau Kathi nie wieder gebrauchten, siebenarmigen Leuchter. Dann holte er die amerikanische Postkarte heraus und zerriss sie in lauter kleine Stücke und warf sie zum Fenster hinaus. Hinter dem Glachinger Hügelzug war schon die Sonne verschwunden. Um die Obstbaumkronen beim Heingeiger wob ein leichter Dunst. Von ungefähr fiel sein Blick auf die zwei handgroßen, ovalen, schwarz gerahmten Fotografien seiner Eltern. Lazarus Lipski, Fotografen- und Kunstatelier Winicke bei Lemberg, war in schwungvoller, etwas abgeblätterter Goldschrift darunter zu lesen. In der Stadt drin, erzählt man, gehen die Leute auf die Lebensmittelgeschäfte los und rauben alles aus. Das ist doch wie immer alles übertrieben. Übertrieben? Sei froh, Stelzinger, dass mir dein Laden nicht blindet. Also, ich muss schon bitten, meine Herren. Nein, nichts für ungut, Stelzinger. Aber Carsten hast, der Kaiser und der Hindenburg haben neuerdings nichts mehr zu bringen. Was du alles daher bringst, Jodel. Ich hab nichts von dem in der Zeitung gelesen. Ja, glaubst du, dass wir erfahren, was die im Sinn haben? Wen meinst du mit die? Ja, die Großen. Die, wo den Scheißkrieg gemacht haben. Den Kaiser, den Hindenburg. Alle kehren zum Teufel gejagt. Jetzt hörst du aber auf, Jodl. Was meinst denn eigentlich du, Schuster? Was soll ich schon morgen? Siehst du die Flieren da? Die friese ich jetzt. In notigen Zeiten muss man keinen Bissen hinten lassen. Pfui Teufel. Der Heingeiger Silvan, da schau her, auf Urlaub. Stiefel hätte ich zum Sohlenschuster. Die kannst gleich wieder mitnehmen. Ja. Weil ich kein Leder hab. Kein Leder nicht. Der Stelzinger hat keine Zigaretten. Und wenn du beim Postwirt in Glaching einkehrst, hat der kein Brot nicht, kein Stück Wurst oder Käse. Und gemütlich und lustig ist auch nicht mehr wie früher. In Brüssel, da war das anders. So, in Brüssel warst? Beim Etappenamt. Was die Leute für eine Ansicht haben im Wirtshaus über den Krieg, gefällt mir nicht, Schuster. Über solche Sachen kann kompetent nur ein Frontsoldat reden. Siehst, das Eiserne Kreuz und die Tapferkeitsmedaille, Schuster. Dafür, dass ich mehrfach verwundet worden bin, Kraus. Nicht nur einen Oberarmdurchschuss, Schuster, auch einen Bajonettstich durch die untere rechte Brustseite habe ich vorzuweisen. Da kann ich so ein schlappes Gerede nicht vertragen, Kraus. Die Zustände gefallen mir nicht, Kraus. Und die eigene Schwester, die ist eine Drecksau. Die Elise? Ein Kind erwartet der Fetzen von einem Ivan. So eine dumme Sau verdirbt sich ihr ganzes Leben. Wenn ich vom Krieg heimkomme und das Anwesen übernehme, hau ich die hinaus. Will denn der Vater übergeben? Da wird ihm nichts anderes übrig bleiben. Bürgermeister hat gut reden. Ich den Vormund machen für den Bankert von der Elis. Nausgehalt gehörst mitsamt der miserablen Russen und Bankert. So darfst nicht reden, Vater. Halt's dein Maul. Als Knecht ist der Ivan nicht schlecht. Besser ein Kind dazukriegen, als seine zwei Buben verlieren, hat der Rotholzer gesagt. Na, reden kann man leicht. Der Herr Pfarrer meint, dass sich alles noch einrenken kann. Und wenn das Kind im katholischen Glauben aufgezogen so, wird... So, der Herr Pfarrer. Ja, lass mal in Ruhe. Mahlzeit. Wo willst denn du hin, Elis? Zum Grausen über. Was willst du denn immer beim Schuster? Der sagt, ob es jetzt ein Russ ist oder ein Franzos, das ist ganz gleich. Die Hauptsache ist, dass er ein ordentlicher Mensch ist. Wenn wir sterben, sagt er, sind wir eh alle gleich. Das hat er gesagt, der Kraus. Da ist er her, der Schuster. Sowas ist ja nicht schlecht. Wie meinst du denn das jetzt? Ja, dass ich nichts dagegen hab, wenn die Elise den Schuster besucht. Das ist ein grundanständiger Mensch. Durch und durch anständig ist der. Und wenn der Rotholzer den Vormund machen tat fürs Kind von der Elise, wodurch sein Sepp und sein Xaverl gefallen sind? Schuldenfrei ist er, der Bürgermeisterhof. Und an weitläufige Verwandtschaft vererbt der bestimmt nichts. Die Elise bekam einen kräftigen Buben, den sie Peter nannte. Und der Rotholzer machte den Vormund. Doch schon kurz nach der Geburt bekam Bürgermeister Rotholzer einen Brief vom Bezirkshauptmann Baron von Aigner. Die vom vaterländischen Standpunkt aus in jeder Hinsicht schändliche Ehrlosigkeit einer gewissen Elisabeth Lochner, Heingeiger Bauerntochter in Affing, brandmarke ich hiermit auf das Entschiedenste. Ja. Sie als Bürgermeister muss ich wegen ihrer geringen patriotischen Wachsamkeit streng rügen und fordere die sofortige Zurückziehung des russischen Kriegsgefangenen Iwan Scherbakow in das Amdorfer Lager. Ja, ja. Das Nötigste habe ich schon in Form eines militärischen Befehls veranlasst. Was das? Befehl. Trotz heftigsten Widerstands des Heingeiger holten am nächsten Tag bewaffnete Landsturmleute Iwan Scherbakow ab. Es gab dabei einen kleinen Menschenauflauf vor dem Heingeigerhof und der Heingeiger musste von mehreren Männern festgehalten werden, so erregt war er. Der Kraus, der das Ganze stumm verfolgt hatte, dachte, immer dieses elendige, mistige, dieses miserablige Apopa. Rotholzer! Rotholzer! Was gibt's denn? Ich hoffe, ich störe nicht. Ach. Klebert, Nieren wollen nimmer, das stört Stelzinger. Revolution hat's gegeben, Herr Bürgermeister. Der Krieg ist verspielt für uns. Da, lesen Sie. Also, hätte Ihnen das nicht früher einfallen können. Mein Sepp und mein Xaverl sind hin. Wird's auch bald dahin gehen. Geschick mir den Gemeindediener, Stelzinger. Ja. Aus ist mit der Brut! Endlich aus ist mit der Brut! Zeit wird's, dass kommst, Kugler. Ja. Da, das hängst an Aushang. Jawohl. Das ist ein Aufruf der neuen provisorischen Regierung des Freistaates Bayern. Jetzt werden sie jeden, der an dem ganzen Schwindel schuld war, davorhauen. Was willst, Kugler? Ich bin zufällig vorbeigekommen, Heingeigerin, und da wollte ich fragen, ob der Silvan schon heimgekommen ist. Jetzt, wo der Krieg aus ist. Wir haben nichts von ihm gehört. Ja, dann. Na, geh am besten wieder. Wie geht's dem Bürgermeister? Mir gefällt er gar nicht, Heingeigerin. Was macht nur die Rotholzerin mit dem Hof, wenn der Mo in die Ewigkeit muss? Manchmal frage ich mich, ob es noch eine Gerechtigkeit gibt, wenn es zwei blutjunge, dichte Gesellen wie ein Sepp und ein Xaverl zusammenschießen, wo man es auf dem Hof daheim so bitter notwendig brauchen kann. In der darauffolgenden Woche starb der Bürgermeister Rotholzer. Der Heingeiger Silvan kam gerade heim, als man ihn im Gottesacker in Glaching in die Erde senkte. Schwarz und dicht bis zum Platz vor der Postwirtschaft standen die trauernden Leute. Außer dem Silvan sah man eine ganze Reihe heimgekehrter Frontsoldaten unter ihnen. Einige, wie zum Beispiel der Alberger Ludwig von Auffing und der Jodelkasper von Buchberg, hatten noch ihre zerknitterten, oft geflickten, feldgrauen Uniformen an. Liebe Frontsoldaten, wie ihr wisst, sind's davon gelaufen, die Franzosen und die Zuhafen damals im 70er-Krieg. Ja. Wir, die Bayern, tapfer sind wir gewesen und listig haben wir's reingekriegt, die Bagage. Ja. Jetzt heißt, den Krieg haben wir verloren. Das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen, Noch lange nicht! Drin sind's, die Franzosen und die Zuhafen! Unser Veteranen- und Kriegerverein hat zum Beschluss gemacht und mich als ersten Vorsitzenden gebeten, dies zu verkünden, dass in 14 Tagen beim Postwirt eine Heimkehrerfeier für unsere tapferen bayerischen Helden abgehalten wird. Indem, dass wir ihnen zeigen, dass wir treue Kameraden sind, wo wissen, was es heißt, in Treue fest! Hurra! Hurra! Hurra! Da ist ja recht! Der Heimganger Silvan reißt's Maul auf! Hohoho! Ho, ho. Herr Feldwebel auch noch. Hinten in Brüssel, da ist der Kinder gleich zum Aushalten gewesen! Wer sagt das? Du kannst das genau wissen, wo ist Silvan? Das Kommandieren und überhaupt der ganze Schwindel, das hat sich jetzt aufgehört! Das merkst du! Bravo! Und das ist ein Männerwort! Das hat ein Verstand! Standmäßig ist das! Der Silvan verbrachte sein nun ziviles Leben damit, seine Schwester einen liederlichen Fetzen zu nennen und seinem Vater, dem Heimgeigerbauern, das Leben zu versauern. Aus den Städten spülte es die Ausläufer der neuen Zeit bis in die Dörfer. In Auffing tauchten Lastwagen auf mit Soldaten, die die rote Fahne schwenkten. Im Saal des Postwirts zu Glaching gab es eine Volksversammlung. Der Mann der Stunde war der Alberger Ludwig, der seine Landsleute als Mitglied des Revolutionären Arbeiter- und Soldatenrates im Namen der provisorischen Regierung auf das Herzlichste begrüßte und einem Volksbeauftragten das Wort erteilte. Dieser zog mit den derbsten Ausdrücken gegen das bisherige kaiserliche Regime vom Leder, aber kam schließlich darauf, dass auch unter den neuen Verhältnissen eine Ordnung herrschen müsse und dass sich die Gemeinde einen Bürgermeister wählen müsse. Das erinnerte den Gemeindediener Kugler daran, dass er den Kraus überreden wollte, für dieses Amt zu kandidieren. Der lag aber schon seit Wochen krank in seinem Bett und wollte nicht gesund werden. Was meinst du, Schwester? Wie war's denn mit dir als Nachfolger vom Rotholzer? Hä? Du bist der heller Kopf und gehörst zu den kleinen Leuten. Ich? Ausgeschlossen ist es. Ich muss ja froh sein, wenn ich mein windiges Leben hab. Nach einer angemessenen Frist konnte sich der Schuster Kraus wieder von seinem Lager erheben, denn die Bürgermeisterwahl erbrachte eine große Mehrheit für den Heimgeiger und machte den Krämer und Posthalter Stelzinger zu seinem Stellvertreter und Schriftführer. Seit der Silvan zu Hause war, hatte der Heimgeiger viel Verdruss. Und das Einzige, woran er sich ab und zu erfreute, war der kleine Peter, an dem er hing wie kaum je an seinen eigenen Kindern. Nimm's nur, Russel. Kannst mit allem spielen, was herumliegt. Ich weiß ja, Bub, dass du mir nichts kaputt machst. Es war sonderbar mit dem Kraus. Offenbar hatte er in früheren Jahren Schreckliches durchgemacht. Denn er begegnete jedem Menschen mit tiefem Misstrauen, mit bedachter Vorsicht und wich beständig aus. Dabei aber ließ ihn das, was durch die Menschen und Geschehnisse an ihn herankam, doch nie so gleichgültig, wie es den anderen schien. Oft fand er lange keine Ruhe. Er grübelte wie einer, der auf verwickelte, dunkle Fragen einleuchtende Antworten haben will. Ja, ja, Russel. Hoffentlich erlebst du nie sowas. Weißt, den Wirbel habe ich auch überstanden. Ihren Bürgermeister haben Sie jetzt und der Stelzinger ist auch das, was er sein will. Besten Dank, Redereien. Der kleine Mann kommt zu seinem Recht. Der kleine Mann. Wenn ich schon sowas immer höre, da graust man schon. Genauso ist Anno 5 gewesen. Gegen die Geldsäcke und Blutsauger für die kleinen Leute, hat's geheißen. Genau wie jetzt. Ja, und nachher ist gerade gegen uns gegangen. Ha, der kleine Mann. Kalamitäten hat man sein Leben lang weiter nix. Der Kraus wird sich noch einmal für dumm verkaufen lassen. Das erlebt keiner mehr. Die Stimmung, die für die revolutionäre Regierung günstig war, schlug jäh um. Als die Milch durch den Generalstreik nicht mehr von Amdorf in die Landeshauptstadt transportiert werden konnte und die Bauern sie an die Säue verfüttern mussten. Ja, der Kugler, was tust denn du mit einem Pferdehalfter? Ein Schneuen lassen wir hinein. Bei dir im Stall stehen da nur ein paar dürre Ziegen. Oder weißt du gar, wo man zur jetzigen Zeit eine Rose herkriegt? Den Gall, den ich jetzt krieg, den habe ich am Jodel von Buchberg versprochen. Aber wenn's dich interessiert, dann kann ich mir ja umschauen für dich. Und wo du die Rose herkriegst, das soll man nicht wissen. Das erkläre ich dir vielleicht später. Wenn du beim Kraus fertig bist, kommst du zu mir rüber. Dann machen wir die Handelschaft fertig. Jetzt endlich ist die richtige Zeit für uns kleine Leitschuster. So, meinst du? Die habe ich noch nie verstanden, Schwester. Dich kümmert rein gar nichts. Du rackerst und kommst da nie raus aus deiner ewigen Fritterei. Mag schon sein, Kugler. Ist das vielleicht eine Gerechtigkeit? Unser Hans hat seinen Lebtag nichts für Plagerei und Not. Ewig ist mir der windige Kleinhäusler, der nichts hat und nichts gut. Der Hund, der Dreck ist mir seinen Lebtag. Ich möchte auch mal oben auf. Oben auf? Und was nachher? Na, du fragst vielleicht komisch. Wer Geld hat, ist was. Ich will auch mal mitreden. Und wenn ich Geld hab, nachher gilt mein Wort auch was. Da wünsche ich dir Glück, Kugler. Die Zeit ist für uns, Schwester. Die Revolution ist für die notigen kleiner Leid. Der Kugler mit seiner Revolution. 99 von 100 wollen mehr haben und mehr sein als alle anderen. Und 1%, die wollen gar nichts. Die möchten bloß ihre Ruhe und ihren Frieden. Aber die zählen nicht. Die zählen nicht. Und die mag man noch nicht. Februar war es geworden. Hin und wieder schien die Sonne schon frühjahrswarm. In den Feldern und Äckern tauchten immer größere, feuchte, braune Flecken auf. In der Frühe bis zur Mittagszeit waren die Straßen starr gefroren, dann weichten sie in der zunehmenden Wärme auf und wurden matschig. Der Schuster Kraus, der an solch einem Tag von Amdorf herüberkam, wo er sich Leder besorgt hatte, stellte seinen schwer bepackten Rucksack auf einen Kilometerstein, um auszurasten. Da fiel ihm ein großer weißer Zettel auf, mit schwarzem Rand. Israel in Deutschland voran. Nehmt die Juden in Schutzhaft, dann herrscht Ruhe im Land. Juden hetzen zum Spartakismus. Juden wiegeln das Volk auf. Juden drängeln sich überall an die Spitze. Juden verhindern, dass sich die Deutschen verständigen. Darum fort mit den jüdischen Unruhestiftern. Deutschland den Deutschen, das sei unsere Losung. Ja, abgerissen habe ich die Zettel. Die Juden, die haben doch niemand was da. Die haben doch ihren Lebtag nur Viech gehandelt. Wenn du so willst, bin ich jetzt auch ein Jud. Ich handel ja schließlich auch mit Ros. Bürgermeister, Am Ministerpräsidenten haben sie erschossen. Herrgott, was regst du denn so auf, Kugler? Das geht doch uns nicht so. Ja. Was ist eigentlich? Ich kriege jetzt endlich meine Rose. Was ich? Rose jetzt? Rose? Da kannst du bei der Lumpenbagage bedanken, dieser Gegenreflationären, wenn es nichts wird. In der Stadt gibt's Mord und Totschlag. Ja, ja, ja, bis spät, Rose Stelzinger, mitsamt deinem fabelhaften Telefon. Seit 12 Uhr weiß ich schon. Innenminister Auer, Major Jahreis und der Abgeordnete Osel sind tot. Ja, es gibt überhaupt keine Regierung mehr. Bei uns ist bis jetzt nichts Unrechts passiert. Bis jetzt? Bis jetzt? Aber morgen oder übermorgen könnt schon unsere Gegend überziehen, die rote Räuberbande. Oder die weiße Lumpenbagage. Mehr in der Gemeinde sind wir Bauernbastler. Mannsbüll, da gibt's genug bei uns und fast in jedem Haus ist ein Militärgewehr. Die kleinen Leute, die ihrer Arbeit nachgingen, die brauchen keine Angst haben vor der Revolution. Wahrscheinlich hast du deinen Vorteil von der ganzen Unordnung, Kugler. Dein Rosshandel auf einmal, hä? Sag das nochmal. Sowas wie ich nicht her, Stetzinger. Leibverdächtigen, das verbitte ich mir. Dem Kugler sein Handel ist durchaus reell und außerdem. Die Revolution ist gar nicht so unrecht. Der Ministerpräsident hat schon das Richtige vorgehabt, weil er das Militär abschaffen wollte und für die Arbeiter und Bauern war. Deshalb haben sie ihn umgebracht. Fast jeder beurteilt eine Sache nach dem Nutzen, die sie ihm bringt. Und dem Heingeiger war jetzt nur wichtig, ob die verschärfte Revolution, von der Kugler erzählt hatte, nun wirklich mehr und womöglich billigere Pferde herbeischaffte. Ich dir gesagt habe, du sollst mir deine Elise mit ihrem Buben auf den Hof geben. Als mein Mann gestorben ist, da hast du nicht mehr. Und jetzt ist es zu spät. Der Stelzinger hat mein Inserat aufgesetzt und es in die Zeitung gegeben. Mir traust du wohl nicht. Ja, du hast ja vom Hofverkaufen nie was wissen wollen. Du kannst jetzt reden, was du machst. Ich verkauf. Die beiden Knechte tanzen mir nimmer auf dem Kopf rum. Ein Franz Oberholzer hat mir auf das Inserat schon geschrieben. Er will meinen Hof kaufen. Er kennt einen Silvan, schreibt er. Den Silvan? Der steckt dahinter. Wo der dabei ist, da stinkt was. Zufällig habe ich durch einen ehemaligen Kriegskameraden Silvan Lochner das beiliegende Inserat zugeschickt bekommen und reflektiere nach der vorzüglichen Auskunft ernsthaft auf den Hof. Da kannst du lange reflektieren, bis du schwarz wirst. Habe ich den ganzen Krieg als Feldwebelleutnant mitgemacht und habe ich die feste Absicht, durch Existenzgründung in meinem Fach auch jetzt im Vaterland meinen Mann zu stellen. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass ich über ausreichende Barmittel verfüge. Als kerndeutscher Mann ist es mir nicht gegeben, im Preis zu handeln wie ein jüdischer Spekulant, indem ich seit jeher dagegen war, dass Juden durch Ankauf und Verschacherung von Bauernanwesen die Landwirtschaft unserer schwer leidenden Heimat ruinieren, wie es solche landfremde Elemente immer schon betreiben, und muss ich deswegen bei einem eventuellen Angebot den Kaufpreis klipp und klar wissen. Na, kerndeutsch ist er, Geld hat er, und die Juden mag er nicht, der Herr Feldwebelleutnant. Kreuz Parasol. Herr Rindfisch, war ich seinerzeit, dass ich die Elise mit ihrem Buben nicht zu meiner Schwester gelassen habe. Eha. Wer redet denn genauso wie der, der den Brief verfasst hat? Der Stelzinger. Bedauerlicherweise macht sich jetzt überall das jüdische Element sehr bemerkbar, Herr Bürgermeister. Damisches Gerede, Damisches. Was hockst denn so lang da in der Stumme herinne? Jetzt bist wieder nicht ins Holz gefahren. Dann muss ich halt die Bürgermeisterei aufgeben. Die Albergerin ist da. Der Ludwig? Der hilft bei der Revolution in der Stadt drin, Bürgermeister. Damit wir kleinen Leute es einmal besser haben. Wenn er kann, schickt er mir ein Geld, der Ludwig. Und mit der Revolution hat man sein Auskommen. Mein Bürgermeister, ich nähe bei den Leuten, da verhungere ich schon nicht. Ich wünsch mir manchmal, mein Silvan hätte ein bisschen was von deinem Ludwig abgekriegt. Der Jodel im Buchberg drin sagt, dass unser Geld nichts mehr taugt. Bloß der, wo ihm ausländisch Geld hertragt, der kann was haben von ihm. Bloß wer jetzt nur so Sachen hat, die Bauern leid, der ist jetzt um auf. Er gibt nichts mehr her für unser Geld, der Jodel. Bloß noch, wann mehr Dollar hat. Die Revolution muss erst neues Geld machen, sonst wird's nichts. Eine niederträchtige, feige Lumpengesellschaft von früheren Offizieren, abgesetzten Beamten und anderen Postenjägern hat in Nordbayern eine revolutionsfeindliche Gegenregierung etabliert und hat preußisches Militär zur Hilfe gerufen, gegen die wir jetzt ziehen müssen. Wir Rotgardisten sind keine Räuber und Banditen. Ja. Wir verteidigen bloß die Errungenschaften der Revolution. Wir kämpfen für gleiches Recht und dafür, dass unser Land bald wieder in Schwung kommt. Als bevollmächtigter Delegierter des Zentralrats der Arbeiter, Soldaten und Bauern übermittle ich der Bevölkerung meines Heimatgaues brüderliche revolutionäre Grüße. Bauernleute meiner Heimat, von euch kennt mich, den Altberger Ludwig, ein jeder. Wir verlangen und hoffen, dass die Bevölkerung unsere Verteidigungslinien mit den notwendigen Lebensmitteln versorgt. Die Lieferungen werden bezahlt. Keiner von euch wird zu Schaden kommen. Jetzt schleppen's Brotleib, Butter, Milch und Selchfleisch an. Das machen's falsch, die Auffinger. Das machen's ganz falsch. Raushalten muss man sich da. Ein paar Tage später flüchteten die Roten in wildem Durcheinander vor den sie verfolgenden Weißen durch den Forst hinunter. Die gebannt ausblickenden Dörfler vor dem Aufhänger Bürgermeisterhaus sahen wortlos, wie sich kurz alles verknäulte auf der Glachinger Straße, dann aber wieder alles ins Rollen und Rennen kam. Auf einmal geschah etwas Merkwürdiges. Ein Maschinengewehr knatterte. Pfeifend schlugen die Kugeln in die vorbeifahrenden Lastkraftwagen. Schreie gellten und zwei Rote wirbelten sich um sich selbst drehend in die Höhe und klatschten auf die Straße herab. Schaut, dass nur zwei rote Hundlinge haben dran glauben müssen. Jetzt ist aus mit der roten Sauwirtschaft. Jetzt wird ausgerannt. Wem's nicht passt, dem geht's genauso wie denen da vorne. Seid ihr übergeschnappt? Woher habt ihr überhaupt das Maschinengewehr, ihr Saulumpen, ihr Miserablichen? Langsam, Bürgermeister, langsam. So ein Ding geht nämlich schnell los. Und das eine merkst du, Bürgermeister. Vaterländisch gesinnte Menschen mit Saulumpen betiteln. Das verbitte ich mir. Ja, wer seid ihr denn eigentlich? Zeitfreiwillige, Bürgermeister. Unser Bataillon wird morgen oder übermorgen hier sein. Da kann's vielleicht gar nicht gut für dich und verschiedene im Dorf ablaufen. Die Roden mit Lebensmitteln versorgen, das hört sie auf. Und jetzt geht's zu dem Saukerl, dem Kugler. Wir haben genau registriert, wie der rumgehetzt hat in letzter Zeit. Zum Kugler wollt's? Ha, der ist ja nicht da. In aller Früh hab ich ihn fortgesehen. So, so, nicht da. Und du weißt es ganz genau, Albergerin. Du ausgefahrenster roter Mistbesen. Du alte Revolutionstrommel, du. Ja. Besser ist, du gibst jetzt schon ein Messer auf für deinen sauberen Ludwig. Den siehst du nämlich nimmer. Du musst dich wirklich warnen. Hey, geh schon, Bürgermeister. Weiß es mehr, der Bauch. Die Aufregung hat jetzt keinen Wert, Leute. Geht's nach Haus? Ja, das steht für die, stellt sie her. Die beiden sind Militärpersonen und infolgedessen nur ihrer Pflicht nachgekommen. Überall ist Kriegszustand verhängt und jeder muss sich danach richten. Es soll ja schließlich nicht heißen, dass unser Dorf etwas mit den Roten zu tun hat. Das Apropos, es verschont keinen, der sich darauf einlässt. Auch den Kugler nicht. In Amdorf wurde er entdeckt und schon am nächsten Morgen hingerichtet. Als sein Leichnam auf dem Leichenwagen aus dem Forst herausfuhr, warteten schon die Leute und gaben ihm betend das letzte Geleit bis zum Pfarrdorf. Ein schwer verhaltener Ingrimm stieg in ihnen auf. Sowas hat's bei den Roten nicht gegeben. Bei der Gesellschaft ist er also dabei, der Silvan. Da passt er hin, meinte der Heingeiger, als er erfuhr, dass sein Sohn jetzt Leutnant im Freikorps Oberland war. Und wieder einmal verglich er seinen Sohn mit dem Alberger Ludwig, der, seit die Weißen herrschten, verschwunden war. Ist da wer? Psst. Ich bin's, der Ludwig. Mach's Licht aus. Schuster! Dann sind wir alle zwei verloren. 2 Tage lang liege ich schon in deine Kartoffeln, Schuster. Das geht nicht. Du kannst doch nicht wollen, dass sie mich auch noch zusammenschießen wie einen Hund. Hat dich auch keiner gesehen? Für so Sautum wirst du mich doch nicht halten. Und warum bist du gerade zu mir gekommen? Nirgends fällt es doch so wenig auf wie bei dir. Oder bist du etwa gleich gar für die Weißen? Ich bin für überhaupt keinen. Ich hab mich noch nie in was gemischt. Herrgott, Schuster, hast denn so eine Angst? Angst? Sowas ist doch kein Spaß. Unser Eins kommt zuletzt jedes Mal in Kalamitäten. Es mag sein, wie es will. Länger als eine Woche hielt sich der Alberger Ludwig im Keller des Schusters versteckt. Am Ende herrschte zwischen den beiden eine zwar unausgesprochene, aber fast giftige Feindseligkeit, weil der Kraus darauf drängte, dass er das Haus wieder verlasse, der Alberger Ludwig aber nicht wusste, wohin. Eines Nachts war er aber dann doch verschwunden. Später erwischten sie den Ludwig und er wurde zu 5 Jahren Festungshaft verurteilt. Den Kraus erwähnte er entgegen dessen Befürchtungen in der Gerichtsverhandlung mit keinem Wort. Um diese Zeit war es auch, dass der Silvan in einem großen Automobil mit seinem Freund, dem Diplomlandwirt Franz Oberholzer, angefahren kam, um sich den Hof der Rotholzerin anzuschauen. Diese zeigte sich an einem Verkauf jetzt gänzlich uninteressiert. Zu Hause schaute der Silvan nur kurz hinein. Warum stehen bei dir keine Rosse im Stall, Vater? Warum läuft's Wasser nicht im Fluss auf? Wollte ich dir doch 2 Zugungen ablassen. Du. Durch den Kugler? Du durch den Kugler. Das war doch ein Roter. So verdienst du also dein Geld. Pfui Teufel. Die Pferde sind von der Armee, weil die Armee jetzt motorisiert wird. Wir brauchen doch keine Soldaten mehr, weil wir den Krieg verloren haben. Bin ich etwa kein Soldat? Und Offiziere wie mich gibt's haufenweise. Für kommende Aufgaben. Aber ich muss weiter. Mein Kamerad wartet. Mein Silvan und sein Kamerad. Diese 2 feinen Herren, diese weißen Offiziere, für die die Roten nichts als gemeines Räuber- und Banditengesindel sind. In irgendein rotes Amt haben sie sich geschwindelt und dann haben sie mit dem ihnen anvertrauten Pferdeverkauf fette Profite eingeheimst. Und mit dem Schwindelgeld, da spielen sie jetzt die großen Herren und tapferen Spartakistenbesieger. Pfui Teufel. Bedenket, dass das Leben kurz ist und verschwendet es nicht in den besten Jahren. Was heute glänzt und zu Übermut verlockt, meine christkatholischen im Herrn versammelten Brüder und Schwestern, kann in kurzer Zeit den Glanz verloren haben und sich herausstellen als nichtiger Schein. Und so war es immer im Wandel der Zeiten. Nach den fetten Jahren kamen die mageren. Und dann fangen diejenigen, die nicht darauf vorbereitet sind, ein Wehklagen an und wollen sich nicht mehr erinnern, dass ihre eigene Sündhaftigkeit sie schwach gemacht hat für die Prüfungen des Allmächtigen. Allerhand war dem alten Pfarrer Trostinger von der Schlechtigkeit der neuen Zeit zu Ohren gekommen. Der Moserknecht von Aufing und der Tratzelberger Xaverl von Furtwang zum Beispiel, die waren Kriegskameraden und hielten zusammen wie Pech und Schwefel. Bertel, Ja. Heute kaufen wir uns die Leiminger Fee von Terzling. Die geht leicht her. Die macht doch dann hier nicht mit. Ich hab schon hübsch vorgearbeitet. Wenn's meinst. Wir steigen bei ihr ein und dann sag ich, Fev, du wirst die Meinige, aber der Bertel hat mir das Leben gerettet im Krieg. Er ist mein Freund auf ewig. Was ich krieg, musst du auch kriegen. Es erfahrt's keiner sonst, Fev. Und wenn's dich dann drüber gelassen hat, bin ich wieder frei wie ein Vogel. Wenn sie mir dann mit dem Heiraten daherkommt, sag ich einfach, eine, die würde ich so leicht mit jedem einlassen, auf so einen Dreck fetzen, reflektiere ich nicht. Es muss einfach jeden Sonntag Fleisch her, sagte der Xaverl noch. Es war eben eine andere Zeit jetzt, mit der man mitgehen musste. Und der Jodel-Kasper, der Sohn vom alten Jodel in Buchberg, ging auch mit der neuen Zeit mit, wenn auch auf eine andere Art als der Xaverl. Er war ein sympathischer Bursche, der eines Tages den stattlichen Hof seines Vaters übernehmen würde. Breit und weiß, mit einem weit vorspringenden, flachen Ziegeldach, stand der gut erhaltene Hof am Ausgang von Buchberg auf einem sacht ansteigenden Wiesenhügel und schaute wie ein schönes Sinnbild selbstbewusster Wohlhäbigkeit frei ins Land. Dahinter fing Waldung an. Waldung mit schlagbarem Holz aller Art. Vater, ich bild mir die Heingeigerzenzi ein. Eine andere mag ich nicht. Sie ist eine mittlere Partie, ich weiß. Aber du brauchst durchaus nicht glauben, dass ich dich mit der Übergabe nach der Hochzeit drängen will. Bauer bin ich allerweil noch lang genug. Das Einzige, was ich will, ist, dass ihr mir vorläufig einige 5 oder 10 Tagwerk schlagbares Holz überlasst, mit dem ich machen kann, was ich will. Die Eltern wunderten sich, doch sagten sie zu. Und schon bald nach der Hochzeit mit der Zenzi, der jüngeren Schwester der Elise, eröffnete der Kasper einen schwunghaften Handel mit Bauholz und Nutzholz. Er verkaufte nur gegen gute Dollars. Der Dollar, Zenzi, der ändert sich nicht. Der schaut immer gleich aus und ist immer gleich viel wert. Der Jodel-Kasper war einer der Ersten, der die geheimnisvolle Kraft von Sachbesitz und Dollar erkannte. Er beschäftigte bald über ein 1000 Mannsbilder und richtete eine elektrisch betriebene Sägmühle ein. Der Dollar stand inzwischen auf 3 Billionen Reichsmark, als der Kraus einen Brief aus Amerika bekam. Lieber Vater, vielleicht lebst du noch und erreicht dich dieser Brief. Well, I hope so, um gute Gesundheit. Es ist so lange Zeit und ich bin zu dich schlecht gewesen. Please, vergiss es and I think, wenn ich kann einen Job bekommen, ich will gut machen. In diesem Sinne, es geht mir sehr schlecht. Habe keinen Cent und wochenlang kein Essen. In Amerika ist the life hard und ich lese in den Newspaper, es ist nicht gut. Also, wenn du kannst mir helfen und send a little money, ich will zahlen und mehr. Wenn ich wieder habe. This is my address, John Krause, 1732 Mildred Avenue, Chicago, Illinois, USA. Vergib mich, lieber Vater, I was jung und dumm. And all from mein Herz, dein Sohn Hans. Dein Sohn Hans. So brechen es auf. Die Wunden. Verheilt. Und jetzt. Woher soll ich denn die Dollars kriegen? Ein Silberbesteck. Schwarze Flecken hat's, da kriegst doch nichts dafür. Das Hochzeitsgeschenk für die Rebecca. Sie hat es nur am Sapper benutzt. Ganz durcheinander war der Kraus, als er einzelne Worte herausstammelte, die Sprungfedermatratze seines Bettes hochhob und eine rostige Blechschachtel hervorholte. Er hob den Deckel hoch. Da lag auf vergilbtem Zeitungspapier, das hebräische Lettern zeigte, die nie gebrauchte, schwer goldene Uhr, die er von seinem Vater bekommen hatte. Halterstickel, es ist ewiger Wert, aber trag sie nicht und zeig sie nie her. Wenn man sowas sieht bei den Insrigen, das ist nicht gut. Alles das stand plötzlich vor dem Kraus wieder auf. Die Erinnerung an seine erste Frau Rebecca, die ihm weggestorben war bei der zweiten Frühgeburt wie ein fortwehender Windhauch und hatte ihm seinen einzigen Buben hinterlassen, der auch so hoch aufgeschossen war und blass wie sie und bei der Schwester seines Vaters, der alten Tante Sarah, aufgezogen wurde. Der Kraus verschnürte wieder die Blechschachtel. Da fiel sein Blick auf lange, rote Flecken auf der Schnur. Und der Kraus erinnerte sich, wie wenn es erst gestern gewesen wäre, wie die meuternden Soldaten der Potjomkin nach dem rumänischen Konstanza entkommen waren und wie die revolutionären Massen durch die Stadt Odessa trieben und er mitten unter ihnen war und wie die Kosaken plötzlich über sie kamen und wie er Schreie hörte, die schwarzen Hundert sind im Judenviertel. Und als er später, halb tot gehetzt, daheim ankam, da lagen überall auf dem Pflaster zertrümmerte Möbel, Kleiderfetzen, Hausrat aller Art und unkenntlich verstümmelte, totgetrampelte Menschen. Das Haus, in dem er daheim war, sah besonders furchtbar aus. Im Gang stolperte er über die Leiche seines Vaters. Der Kopf war ihm zu breit zertrampelt. In der Stube lagen die erstochenen, zusammengeschossenen Schwestern und in einer Ecke, den Arm stumm zu einem demolierten Stuhl emporgereckt, ein unförmiger Haufen aus blutigem Fleisch und zerfetzten Kleidern mit aufgeschlitztem Bauch, aus dem die Därme dick und dunkel quollen. Das war seine Mutter. Schnell hatte er den kleinen Schatz aus dem nicht entdeckten Versteck gerissen und war davongelaufen. Nach Monaten kam er bei der Tante Sarah in Winiki an, blieb eine Zeit lang und landete schließlich nach vielen Elends und Irrfahrten in Wien, kam ins Bayerische und war inzwischen verloschen als Juljewis Krasnitzki, heiratete seine Kati in Fürth, holte seinen Hans von der Tante Sarah und hieß jetzt Julius Kraus und nichts mehr verriet, was er einst gewesen war. Grüß Gott. Was steht zu Diensten? Grüß Gott. Ah, jetzt kenne ich Sie erst, Herr Kraus aus Auffing. Was führt Sie zu mir? Ich hätte etwas zu verkaufen, Herr Sulerschmidt. Tja, was sehe ich da? Alte, solide Sachen aus guten Zeiten. Familienschmuck, was? Ich frage Sie nicht, was Sie dafür haben wollen, Herr Kraus. Solche Judenhandelschaften gibt's bei mir nicht. Dafür birgt Ihnen der Ruf meines Geschäftes, das wissen Sie ja. Natascha, Herr, aus Lemberg ist die Uhr. Stammen Sie von der dortigen Gegend? Lemberg? Ja. Nein. Die Uhr habe ich vor langem wegen einer unbezahlten Rechnung nehmen müssen. Das muss aber eine ziemliche Schusterrechnung gewesen sein. Tja, Herr Gras, alles in allem könnte ich höchstens 60 Billionen bieten. Ja, das ist ein sehr, sehr anständiges Angebot. Ich müsste Dollar dafür haben, Herr Sulerschmidt. Dollar? Ja, vielleicht kriegen Sie morgen bei der Vereinsbank welche. Heute ist er schon zu, aber ob Sie dort welche kriegen, ist auch noch die Frage. Dollars haben für gewöhnlich nur die Juden. Ich brauche die Dollars, Herr Sulerschmidt. Ja, dann müssen Sie schon so einen jüdischen Halsabschneider geben, bitte. Ich zwing Sie nicht. Na, das wird sich ja auch bald aufhören. Wenn der Hitler auch noch nicht aufgekommen ist gegen unser jetziges sauberes System, so viel hat er doch durchgesetzt, dass wir in nächster Zeit stabiles Geld kriegen. Die Dollarwirtschaft hat er Ihnen ausgetrieben. Grüß Gott. Der Kraus Aus Lemberg. Den typisch schwatschelnden Gang hätte er ja. Sohn, deinen Brief habe ich erhalten. Ich bin gesund und es geht mir gut und kann noch immer arbeiten. Habe heute in der Stadt drinnen $40 in unserem Geld an dich geschickt und hoffe, dass du es bald erhältst. Habe also Geduld. Wenn es dir so schlecht geht in Amerika, wäre es vielleicht besser, wenn du wieder heimkommen würdest. Gib gleich Antwort, wenn du das Geld hast und viel Glück. Dein Vater. Der Winter deckte die Gegend zu. Zähflüssig verrannen die Tage. Schnee und Schnee war gefallen, als sei der ganze Himmel herniedergegangen. Und eine wahre Bärenkälte herrschte. Oftmals konnten die vom Pfarrdorf weit entfernten Kinder nicht zur Schule kommen. Und der kleine Peter von der Elise, der jetzt schon in die zweite Klasse ging, verbrachte viele Stunden in der warmen Schusterwerkstatt. Russel, wie viel Tag sind 2 Wochen? 14 Tage. Warum? Und 4 Wochen. Wie viel sind dann das Tag? Es sind 28 Tage. Ja, 28 Tage. 28. Also fast ein Monat. Müsste doch schon da sein, sein Brief. Kennt jeden Tag kommen. Ist was vom Hans? Stelzinger, aus Amerika. Ja, schon. Aber leider bloß das Telegramm von dir. Es ist unzustellbar zurückgekommen. Sechs Wochen sind 42 Tage. Gut lernst, Russel. Bei dem Wetter wird kein Schiff gehen, vielleicht stürmt's recht. Lieber Hans, hast du denn nichts erhalten? Lieber Hans, gar nichts? Ich schick dir ja gern noch was, liebster Hans. Aber lass doch was von dir hören. Dein Vater. Und wieder wartete der Kraus. Und dann kam eines Tages mit ganz zerknittertem Kuvert auch dieser Brief als unzustellbar zurück. Aus. Was aus ist, ist aus. Was ist? Gib eine Ruhe, Russel. Verstehst zum Glück nichts davon. Beim Kraus zerfloss alles im Innern zu einem Gemeng von nie wieder schwindendem Zweifel, zersetzendem Unglauben und einer Bitternis, die sich nur noch harsch, eiskalt, boshaft und ätzend witzig zu äußern vermag. Schau, mein Kommunionguan. Schön bin ich. Ja, schön bist du, Russel. Schön und jung wie das ewige Leben schaust du aus. Bald wirst du groß. Und nachher wirst du ein Soldat. Der schönste Soldat, den es gibt. Krieg gibt's dann auch wieder. Warum nicht? Da musst du dann mit. Und da zerreißt sich dann zu lauter Fleischfetzen. Da kennt dich dann keiner mehr. Die Rotholzerin hatte ihren Hof inzwischen an den Jodelkasper verkauft, der ihn dem Metzger Jakob Hingerl, dem Wirt vom Schloss Weiland, vermietete. Der betrieb jetzt dort eine rege Bauernwirtschaft mit Metzgerei und nahm den Ludwig, als er zurückkam, als Metzgergesellen. Nach 5 Jahren in der Festungshaft hatte der Alberger Ludwig viel Zeit gehabt, nachzudenken. Das Schloss Weilan war inzwischen von einem Jesuitenkollegium von fast 50 Patres gekauft worden, die dort eine Kirche, ein Kloster und eine Exerzitienanstalt einrichten wollten. Jede Früh musste der Ludwig mit dem Metzgerwagen zu den Jesuiten fahren und ihnen einen Haufen Fleisch liefern, da sie dem ehemaligen Schlosswirt Hingerl die Treue gehalten hatten. Und sei mir ja freundlich, Ludwig. Und du ein bisschen religiös. So eine Kundschaft, die kriegt man nicht jeden Tag. Ich häng mir jetzt mal ganz Flügel um und bapp mir einen Heiligenschein auf den Kopf. Ach, hab einen Verstand, Wickerl. Du roter Teufel, du roter. Und mach mir ja keine Dummheit. Jeder im Dorf hatte ihn gern, den Ludwig. Ein lustiger und beweglicher Mensch war er trotz der 5 Jahre Festungshaft geblieben. Das nahe, natürliche Zusammenleben mit den Menschen, die er von Kind auf in- und auswendig kannte, machte ihn ganz zu ihresgleichen und nahm alles Besondere von ihm. Und dem schrullenhaften Schuster konnte er auch nichts nachtragen. So, haben Sie dich jetzt wieder losgelassen auf uns? Ja, herschauen tust du nicht, als wenn du dir die Hörner abgestoßen hast, du Spitzbub, du Brandroter. Aber gell, wenn du wieder umtreibst, lass du mich aus dem Spiel. Aber dich vielleicht nicht aus dem Spiel gelassen, hä? Schuster. Ja, das ist wahr, Ludwig, das will ich mir merken. Die Zeit ging ins Land, Hindenburg wurde zum neuen Reichspräsidenten gewählt. Und die Heimgeigerin starb nach einem langen, arbeitsreichen Leben im 69. Jahr. An den vielen Blumen und Kränzen, an den dichtschwarzen Leuten, die um das frisch aufgeworfene Grab standen, konnte man sehen, wie gern man die Verstorbene überall gehabt hatte. Was ist denn jetzt in dich gefahren, Fanny? Was hast du denn jetzt auf einmal mit dem ewigen Herrgott und deiner heiligen Maria, mit deinem Kirchenlaufen und Beichten in einem Furt? Hast du Angst, dass auch bald ins Grab musst? Die Jüngste bin ich ja nicht mehr. Manchmal denke ich mir, zu was ist denn alles gewesen? Den Hof verkauft, zu nichts mehr nutzt. Manchmal meine ich, dass du nichts mehr rechts mit deiner Zeit anfangen kannst. Einen Tag rennst du zur bigotischen Nachbarin um. Nachher gehst du wieder zu den Jesuiten und nachher bikst bald jeden Tag. Wie wenn ein altes Weib noch 1000 Sündhaftigkeiten begehen könnte. Spott nur, Bruder, spott nur. Ja, ein Geiger, deine Schwester. So geht's eben jedem mit seinem dreckigen Leben. Zuletzt, wenn man nicht mehr arbeiten kann oder mag, will man nachdenken. Und da kommt raus, dass unser ganzes Leben eine hohle Nuss gewesen ist. Das können die wenigsten vertrauen. Und auf was verfallen sie dann? Auf den Herrgott und die verschiedenen Heiligkeiten. Anders halten sie es nicht mehr aus. Drum racker ich lieber, bis ich stocksteif dollig. Du gehst ja jetzt auch schon in die 60er. Und bist jetzt mit dir? So bigott wie meine Schwester werde ich nie. Ja, passt's auch nicht, dass sie so viel mit meiner Elise zusammengluckt. Elise, wir haben uns schon oft darüber unterhalten, was aus deinem Buben einmal werden soll. So? Warum? Na ja, man meint halt, der Bub hat keinen Vater und wenn sich heute mal was ändert bei euch daheim? Ändert? Für meinen Buben komme ich allerweil noch auf. Da braucht sich keiner drum kümmern. Von dem ist keine Rede, Elise. Aber wie es unser Herrgott gerade will, dein Vater ist auch nicht mehr so jung. Und wenn der Silvan den Hof nachher doch übernehmen will? Wenn gar nicht mit ihm auszukommen ist, wenn er mich absolut draußen haben will, nachher muss ich halt wohl als Dirnein stehen. Das, was ich dir jetzt sag, Elise, ist unter 4 Augen. Verdruss wegen dem Peter brauchst du dir ganz und gar nicht machen. Da bin ich schon da. Ich habe neulich mit dem Pater Superior von Weilern über den Peter geredet. Der Pater Superior hat gesagt, so was Gewecktes und Gescheites wie den Peter gibt's nicht leicht. Und da hat er gemeint, der hochwürdige Herr Pater, ob er nicht studieren möchte, Bub. Studieren? Der Peter? Auf Geistlichkeit. Sein Lebtag braucht er sich nicht plagen. Und wenn er einmal ein geistlicher Herr ist, kann jeder von uns stolz auf ihn sein. Und versorgt ist er als Pfarrer, sein eigener Herr ist er. Und jeder hat Respekt vor ihm. Und wenn er keine Freude hat zu der Geistlichkeit? Keine Freude. Was weiß denn ein Kind, was ihm im Alter gut tut? Was er zum Studieren braucht, dafür komm ich auf. Und nachher vermache ich ihm auch noch was. Du musst da nämlich denken, Peter. Ein Mensch, der wo nichts arbeitet, der lebt von den anderen. Der ist eigentlich ein Lump. Dann sind die Jesuiten ja Lumpen, Ludwig. Die arbeiten noch nichts. Das will ich nicht sagen. Der Schuster hat gesagt, die Jesuiten, die gehören zum Abopar. Hüte dich, hat er gesagt. Hüte dich vor dem Abopar. Oder schau, dass du selber dazugehörst. Schau an, der Schuster. Es ist ein heller Kopf. Der weiß mehr von allen Sachen als die meisten Leute. Ja. Es lässt sich denken, dass der Umgang mit dem Ludwig, der ihn auch auf das Lesen brachte, und mit dem Kraus deutliche Spuren hinterließ und ihn keineswegs für einen so heiligmäßigen Beruf geeignet machte, wie ihn die Rotholzerin und die Elise planten. Aber dann kam im März das Silvan heim. Jetzt, wenn's früher kommt, bist grad recht. Städtische Kleidung trägt der Herr. Eine Uniform wäre mir auch lieber. Aber die Zeiten sind zurzeit schlechte Zeiten. Das Militärspielen ist aus. Jetzt wird man ja sehen, was du taugst, Silvan. Wo bist denn so lang gewesen, Vetter? So, so. Dein Vetter bin ich also. Nicht schlecht. Wo ich gewesen bin? Russen und Polacken habe ich aus dem Land drin. Au! Aber jetzt besuche ich den Jodelkasper. Wie geht's denn daheim? Und wie kommt's miteinander aus, Schwager? Auskommen? Da kann man nicht klagen. Keiner legt mir was in den Weg. Der Vater ist ja noch gut beieinander. Da muss ich halt warten, bis er übergeben will. Und wie steht's mit dem Heiraten? Heiraten? Das habe ich noch lang nicht im Sinn. Schön hast alles beisammen, Kasper. Ich will ja nicht sagen, dass der Vater schlecht gewirtschaftet hat. Aber die gute Zeit hat er nicht ausgenützt. Ja, der Schwiegervater hängt halt noch am Alten. Aber sein Viech hat er gut beisammen. Was er an Maschinen braucht, hat er auch. Und der Hof ist schuldenfrei. Und was die Hauptsache ist, seitdem die Schwiegermutter unter der Erde liegt, ist ihm die Elise beigestanden wie keine. Schon. Aber dumm waren's. Das Geld ist in der Inflation dahingeschmolzen und an Barschaft ist nichts mehr da. Das hätte man besser machen können. Mein Gott, so ist fast jedem gegangen. Aber jetzt sind wir stabilisiert. Und wer so dasteht wie der Schwiegervater, bei dem ist es nicht mehr gefehlt. Stabilisiert? Ja. Glaubst du vielleicht, das hält sich nicht? Gott sei Dank wirken Kräfte in unserem Land, die den Versailler Vertrag und die unmöglichen Reparationszahlungen abschaffen wollen. Ich denke mir allerweil, mit der Zeit werden sich die hohen Herren schon zusammenstreiten. Wenn auf jeder Seite ein Verstand ist, geht schon aufwärts. Wir Bauernleute sind nie ganz verloren, wenn einer schaut, dass auf seinem Hof richtig gewirtschaftet wird. Wenn's meinst. Servus, Schwager. Vierte Silvan. Was ist bloß mit dem Silvan? Spielt sich auf, der Herr Leutnant, wie ein besserer Herr? Wenn einer so lange in der Welt draußen gewesen ist wie der Silvan Zinzi, da geht's lang her, bis einer wieder versteht, wie es daheim zugeht. Und dass er schließlich den Hof einmal übernehmen will, ist doch selbstredend. Du kannst sagen, was du magst. Ich kenn den Silvan. Der hat was im Sinn. Dass er gar so brav tut, das gefällt mir gar nicht. Thank you. Sie hörten den ersten Teil des Hörspiels Unruhe um einen Friedfertigen. Nach dem Roman von Oskar Maria Graf. Bearbeitung Sebastian Goy, Regie Ulrich Heising. Mit Walter Schmiedinger, Hans Bauer, Christa Berndl, Günther Maria Halmer, Irm Herrmann, Gerd Anthoff und vielen anderen. Komposition Biermöselblosen. Ton und Technik Hans Schmied, Günther Hess, Gertrud Koch. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Südwestfunk aus dem Jahr 1984.